Kapitel 5 Verben Trennbare, nicht trennbare Verben Übung 3 Trennbar oder nicht? Ergänzen Sie in der richtigen Form. Hören Sie dann und vergleichen Sie. A. Ruf bitte Herrn Müller an. Schon wieder? Ich habe ihn doch schon zweimal angerufen. B. Frau Walter, bitte erklären Sie mir nochmal die trennbaren Verben. Ach Rita, die habe ich doch schon so oft erklärt. C. Fahrt ihr im Sommer auch wieder weg? Nein, wir sind dieses Jahr schon im Winter weggefahren. D. Wann beginnt denn der Film? Der hat schon vor einer halben Stunde begonnen.